Komm über mich. Wo aber ist sie denn? Wo bleibt sie? Daher, wenn du mich hintergehst, weiß sie es denn, dass ich gekommen bin? Das frag ich euch. Noch zittert ihr der Schreck durch jede Nerve. Noch malet Feuer ihre Fantasie zu allem, was sie malt. Im Schlafe wacht, im Wachen schläft ihr Geist. Halb weniger als Tier, bald mehr als Engel. Armes Kind, was sind wir Menschen? Diesen Morgen lag sie lange mit verschlossenem Aug und war wie tot. Schnell fuhr sie auf und rief, horch, horch, da kommen die Kamele meines Vaters, horch, seine sanfte Stimme selbst. In dem brach sich ihr Auge wieder und ihr Haupt, dem seines Armes Stütze sich entzog, stürzt auf das Küssen. Ich zur Pforte hinaus. Und sie? Da kommt ihr, wahrlich, kommt ihr wahrlich. Was Wunder! Ihre ganze Seele war die Zeit her nur bei euch und ihm. Bei ihm? Bei welchem ihm? Bei ihm, der aus dem Feuer sie rettete. Wer war das? Wer? Wo ist er? Wer rettete mir meine Rächer? Wer? Ein junger Tempelherr, den wenig Tage zuvor man hier gefangen eingebracht und Saladin begnadigt hatte. Wie? Ein Tempelherr, dem Sultan Saladin das Leben ließ? Durch ein geringeres Wunder war Rächer nicht zu retten? Gott! Ohne ihn, der seinen unvermuteten Gewinst frisch wieder wagte, war es aus mit ihr. Wo ist er? Daher, dieser edle Mann, wo ist er? Führe mich zu seinen Füßen.